Hallo und grüezi wohl! Da sind wir wieder! Outcaster, inoffizielle Podcast von outnow.ch mit Marco und wir mit Chris. Und Mann haben... und CRS, wenn man ein bisschen liest. Genau, wenn man ein bisschen Outnow tätig ist. Ja, unglaublich, 2 Wochen sind wieder rum seit dem letzten Podcast. Es ist viel gelaufen, vor allem bei dir. Ja, sag nichts, du. Erzähl mal, was hast du gemacht? Ja, das Ferienhäuschen sind wir raufgegangen und dann haben wir uns in 4 Tagen haben wir uns 35 Filme gezogen. Also, wer das... Und magst du dich aber noch an alle erinnern? Ich mag mich an fast alles erinnern, außer deinen Film. Den habe ich verschlafen total. Es war Chaos mit dem Statham und dem Snipes. Den habe ich versichert. Aber meine Entschuldigung, es war 5 Uhr am Morgen. Das ist okay. Was hast du denn so gesehen dort, wo du vielleicht etwas darüber reden willst? Natürlich viele Klassiker haben wir geschaut. Watchmen war dabei, gewesen, Glorious Bastards. Dann ein Fantasy-Drama-Actioner namens Franklin. Oh nein. Oh doch. Müssen wir darüber reden? Du kannst gerne darüber reden. Vielleicht kenne ich ja nicht alle diesen Film, darum ist das vielleicht... Gut, reden wir darüber. Reden wir darüber, können wir sagen. Fangen wir mal mit dem Trailer an. Tonight, I'm gonna kill a man. One soul was about to be avenged. How old was the little girl you failed to save? She'd be 16 now. The girl, where is she? So what happens now? The last pieces of the jigsaw were falling into place. The girl I was supposed to save was running out of time. When you're lost, you're willing to believe anything. Ja, also mir hat das überhaupt nicht gepasst. Dir hat das überhaupt nicht gepasst? Wieso hat dir das überhaupt nicht gepasst? Ich habe es so zusammengesucht und so... Es ist mal etwas so anderes. Bisschen, ja, wir wollen jetzt ein bisschen Donnie Darko machen, ein bisschen... Nein, würde ich nicht unbedingt komplex sagen. Und also nein. Visuell, die Zukunftsszenen... also vielleicht müssen wir noch schnell sagen, was es geht. Der ganze Film spielt auf verschiedenen Zeiten ab. Meint, er spielt in einer utopischen Zukunftsgrossstadt. Wo aussieht wie eine Mischung zwischen Blade Runner und Dark City. Ich höre sehr zu Metropolis tendiert, aber ja. Und ja, der Klassiker. Der Klassiker, ja. Und er spielt es noch in unserer normalen Welt, wo dann einfach Leute mit ihren Problemen kämpfen. Also in diesen Zukunftsvisionen ist es eher actiongerichtet und in der anderen ist es halt dramatisch angehaucht. Das heisst, es gibt viele Geschwindigkeitswechsel von der Erzählweise her. Und vielleicht wird das dich gestört haben, einfach, weil zu viel bremsen. Zu verwirrend. Aber am Schluss treffen sich ja alle Handlungsstränge treffen sich am Schluss. Du, ich mag mich nicht mehr so gut erinnern und das ist auch ein schlechtes Zeichen. Das ist auch ein schlechtes Zeichen. Also, an Bilder mag ich mich erinnern, aber an Plot oder Figuren... Eher weniger. Also ich kann sagen, visuell ist es interessant gewesen, vor allem das die Stadt dort. Genau. Also ich würde es empfehlen, Franklin, du weniger. Ich müsste sagen, ich muss ihm vielleicht nochmal eine Chance geben. Gib mir nochmal eine Chance. Okay, dann mache ich doch das. Gut, okay. Verlassen wir hier die Zukunft und kommen jetzt zu anderen Sachen. Was hast du schönes gesehen den letzten Tag? Ich habe einen Schweizer Film gesehen. Ja. Mein Name ist Eugen. Ach, so schön. Da sind wir eher in der Vergangenheit gewesen. was ist das? 60er Jahre? Es ist, glaube ich... Genau, es spielt im 60er Jahr, natürlich aber eher ein neues Movie. Mit Mike Müller drin, Christian Frey. Vom Schweizer Bad Boy Regisseur. Mike Eschmann. Genau. Hat mir nicht gefallen. Hat dir nicht gefallen? Nein. Was hat dir in der Zeit nicht gefallen? Der Film, der will ganz klar, also ich kenne das Buch nicht, ich habe da keinen Hintergrund, ich tue es nur als Film beurteilen. Und für das hat es mir zu viel, ist von einem Filmstudent gemacht. Ganz klar, hat er so ein bisschen richtig Amelie Tarantino gehen mit Einspielungen, Tempowechsel, mit Sachen über das Bild kritzelt, möglichst originell, skurril inszeniert und ich würde sagen, genau, das macht überhaupt nicht nötig. Ich würde sagen, das macht einen Film speziell. Geschichte. Ich meine, für einen Schweizer das Film... Das nicht, ja, für ein, was heisst das wieder? Für einen Schweizer Film macht es speziell, wenn sie alles andere nachmachen. Ja, ist mal etwas anderes. Ich meine, die Bünzli-Schweizer muss auch nicht immer einfach immer das Gleiche bringen. Ich finde es mal mutig, dass man etwas anderes ausprobiert. Genau gleich wie mit meinem Sog der Nacht, den wir letztes Jahr hatten. Oder im Cargo. Ja, das Cargo lassen wir jetzt mal raus vor. Der ist eine Katastrophe gewesen. Nein, bei meinem Namen ist Eugen, hat mir vor allem so die Nostalgie gefallen. So ein das ist schön gewesen, der SBB, der alte Zug, der Bestel ist herzig gewesen, das genau. Velofahren und so, ein bisschen durch die Schweiz, die Dialektlieder, die am vorgekommen sind. Peinlich hingegen, so Zeug wie irgendwie der Pfadileiter mit dem Latrinenwitz. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema. Und auch der Beat Schlatter. Und der Schluss ist auch irgendwie hat abgeflacht gegen den Schluss. Ja, ist recht kitschig. Kein richtiges Finale. Und eben das ganze Pseudo, das hippe Zeug hat mich gestört. Hat dich gestört. Ich habe es erfrischend gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut. Verlieren wir die 60er Jahre, würde ich sagen. Gehen wir aus der Schweiz. Gehen wir aus der Schweiz. Ja, wenn wir hin? Was meinst du? Gehen wir auf London? Auf London? Ja. Was ist dort? Ja, dort hat es Werwölfe, habe ich gehört. Genau, dort hat es Werwölfe. Und zwar in einem Film aus den 80er oder späten 70er. Ich bin jetzt da nicht gerade... kann ich nicht sagen, ich glaube 80er. An American Werewolf in London. Sagt ihr das etwas? Das weiss ich, dass es ein amerikanischer Werewolf in London rumtigert, aber viel mehr weiss ich nicht. Ja, genau. Das ist eine Hommage auch ein bisschen an das Original Universal, an den originalen Wolfman von Universal. Wolfman übrigens heute noch das grosse Thema. Den werden wir schön auseinandernehmen. Und zwar zwei amerikanische, wie sagt man dem? Tramper. Einfach die Leute mit grossen Rucksäcken, ja. Laufen durch Blackmoor durch und einer davon wird dort angegriffen. Nein, es werden beide angegriffen. Der eine stirbt und der andere überlebt. Von einem Werwolf. Der Überlebende wacht auf in einem Spital in London, wo er heimgesucht wird von seinem toten Kollegen, der ihn davor warnt, dass er sich selber umbringen soll, weil er sonst zum Werwolf werde und alle in Gefahr würde bringen. Da gibt es eine Liebesgeschichte. Und das Ganze ist also eher als Horror-Komödie anzuschauen. Und das Tolle ist eben, man kann lachen, aber es ist eben trotzdem unheimlich. Es ist nicht nur doof, sondern Spannung ist trotzdem vorhanden. Ein skurriler, schwarzer Humor und vor allem auch tolle Make-up-Effekte von Rick Baker. Toller Film, kann ich nur empfehlen, im Gegensatz zu... zum neuesten Verbrechen des Universal Studios. Genau. ich habe da noch zwei, aber vielleicht kannst du noch... Ja, ich würde sagen, gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Das heisst, von der Schweiz, von London, jetzt gehen wir auf El Salvador. Das ist irgendwo in Amerika. Ist schönes Wetter, hast du? Das ist definitiv dort schönes Wetter, aber trotzdem, die Stimmung ist auch recht aufgeheizt dort. Nicht nur, wo die Temperaturen sehr heiß dort. Und zwar der Film Salvador, ein sehr unbekanntes Werk von Oliver Stone. Es war eines seiner ersten Werke. Es erzählt ein bisschen Geschehnisse, die in El Salvador passiert sind, Anfang der 80er Jahre. In der Hauptrolle James Woods, der als Fotograf dort versucht, Dinge... Ich muss ihn bringen, spielt der Hölzern? Nein. Nein, James Woods ist brillant, er war übrigens für den Oscar nominiert für die Rolle. Also, ich habe ihn selten besser gesehen. James Woods, ja. Du meinst, beim Holz. Ja, du bist ein Scherzkeks. Ja. Und, sei ich euch, komm, nein, komm. Jedenfalls Salvador sehr zu empfehlen. Ja, gehen wir weiter. Habe ich nicht gesehen, aber wenn du bei Oliver Stone gesehen bist, habe ich auch einen Film gesehen. Ja. Und da lassen wir noch gerade den Ausschnitt. What about projected casualties? Well, I think now I'm more in the neighborhood of several hundred, no more than 1,000. Right. Just remember, Americans don't like to see dead boys on their television sets now. Yes, death tends to give war a depressing image. Mm-hmm. We can issue a blackout on any coverage of soldiers in caskets. Well, it's been a long haul, gentlemen. Ladies, I don't care what happens now. How many damn votes we do or don't get in the UN. Come Monday morning, 10 a.m. I'm giving Saddam and his two sons 48 hours to get out of Dodge, okay? Indeed. All right. W geht natürlich um den lieben Herr George W. Bush. Jetzt wollen wir das politisch zu werden. Das W steht für Wahnsinnstyp. Der Film behandelt ein bisschen seine Trinkerjugend und Beziehung zu seinem Vater natürlich, George Bush Senior. Und dann noch ein bisschen von der ersten Amtszeit und dem ganzen Irak-Kriegs-Chaos. Und der George W. Bush wird gespielt von Josh Brolin. Für mich irgendwie komisch, dass er da keine Oscar-Nomination gehabt hat. Also ich habe ihn wirklich so gut gefunden. Ja, ich weiß nicht, ob der für den Oscar die verschiedene überhaupt legitimiert war, der Film. Ich weiß nicht, ob es ein Fernsehfilm schlussendlich geworden ist. Ist er gleichzeitig irgendwie am Fernsehen und auf DVD? Mhm. Ich weiß nicht. Ich glaube, von dem hat er es verspielt, habe ich das Gefühl. Er ist super gesehen. Der Brolin meinst du jetzt nicht, der Film? Beides. Du hast also, W super gefunden. Also super nicht, aber ein Viersterner sicher. Ein Viersterner sicher. Ich habe es interessant gefunden, die menschliche Seite und die Daddy-Issues und all das Zeug. Das, ich habe erwartet, ist ja ganz enorm, ich habe erwartet, Oliver Stone, das ist ein Linken, oder? Der macht einen Anti-Bush-Film, parodiert ein bisschen, gut, es hat Sachen drin mit dem Brezel und so weiter. Aber sonst ist es eigentlich eine relativ objektive Ansicht, das hat mich eigentlich überrascht. Ja, das ist definitiv. Von diesem Monster, Mensch. Er ist auch einer von uns, also. Er ist ganz lieb, er ist auch verliebt und so. Und es ist herzig, seine Anfang zu zeigen, aber eigentlich irgendwie, ja, er glorifiziert ihn nicht, er zeigt ihn einfach, wie er ist. Genau. Also wie er jedenfalls glaubt, dass er aber ist. Aber es hat ganz schlimme Sachen drin, und zwar Sandy Newton als Condoleezza Rice. Was ist das für eine Casting-Entscheidung? Ja, ich habe keine Ahnung. Also Sandy Newton, für die sie weniger kennen, das ist die, wo der Tom Cruise alles unternommen hat in Mission Impossible 2, damit sie überlebt. Du hast gerade im Guy Ritchie seinem Rock'n'Roller, ja, hat sie da nicht Banksfrau gespielt. Tandy Newton, ja, passt irgendwie nicht genau rein. Genau, sie ist zu jung vor allem. Genauso schlecht habe ich gefunden durch Jeffrey Wright. Als Colin Powell, genau. man hat auch das Gefühl gehabt, es hat verschiedene Arten gegeben, die realen Figuren zu spielen. Sandy Newton und Jeffrey Wright. Genau, ich kann den Namen mir nicht merken. Das heißt eigentlich Felix Leiter aus dem Bund. Die haben einfach die Karikaturen gespielt, oder? Wie irgendwie von Saturday Night Live-Versionen von diesen Figuren. Denn der Brolin hatte wirklich die Figur in sich gehabt und super gesehen. Und zum Beispiel James Cromwell als Vater Bush hat einfach sich selber gespielt und nicht gross auf den richtigen Herr geachtet. Aha, gross. Gross. Wieso gross? Der Cromwell ist 2 Meter gross. Aber ich sehe immer noch den Farmer Hoggett. Jedes Mal. Aber egal. W unbedingt schauen. Finde ich doch. Nein, fällt ab. Nein, ist interessant. Nein, ich finde das irgendwie. Da wird es noch bessere Biopics geben über den George Lucas. Ich finde, es ist zu früh gekommen. Ich würde sagen, das Ganze muss jetzt mal ein bisschen sitzen und dann kann man etwas ins Kino bringen. Ist es früher von dem grossen Happening da. Aber Happening. Ja, jetzt müssen wir da einen Film verteidigen, der eigentlich recht auseinandergenommen worden ist. M. Night Shyamalan. Shyamalan, sag ich. Aber keine Ahnung. Shyamalan heisst er, glaube ich. Der Typ, der Bruce Willis seinen erfolgreichsten Film gemacht hat. Sixth Sense. Genau. Abgeschlossen mit Unbreakable. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm von ihm übrigens. Nicht The Sixth Sense, sondern nicht. Unbreakable. Okay. Dann das nächste The Village, oder? Science, ne? Science war es. Dann ist The Village gekommen. Und dann haben alle gefunden, Scheiße. Genau, dann gesagt The Village, oh, jetzt geht er langsam abwärts. Bei Science sind die meisten nicht mehr so begeistert gewesen. Er ist eigentlich ständig abwärts gegangen. Und dann Lady in the Water, ne? Lady in the Water ist dann auch noch gekommen. Und dann schließlich hat er mit The Happening für viele ein unverständliches und völlig dummes Werk rausgebracht. Mit einem sensationellen Mark Wahlberg. Über den lösen wir uns nachher What's aus. What's happening here? Ich würde sagen, das hast du gerade sehr schön gemacht, aber ich denke, wir lassen trotzdem mal gerne rein. Genau. Are we supposed to stop here? What's going on? You can't just leave us here. Sir, we lost contact. With whom? Everyone. There appears to be an event happening. It's some kind of attack. The first stage is loss of speech. Claire. Claire? The second stage is physical disorientation. The third stage is fatal. Tja, um was geht's da eigentlich? Um was geht's? Ohne zu viel zu verraten. Ich würde sagen, das wird man gar nicht verraten, um was es geht. Und ja, es passiert einfach etwas. Es passiert etwas, genau. Ja. Nicht umsonst, das ist der Titel The Happening. Genau, und es ist eigentlich ein Hommage an all die trashy Science-Fiction-Slash-Horrorfilme wie irgendwie Soylent Green oder... Ich habe jetzt hier ein paar Lehrer gesehen zu The Birds. Man weiß nicht genau, was los ist und so, und es wird dann nicht gross erklärt, einfach, ja... Es passiert einfach. Er ist ja sowieso immer Hitchcock. Er ist ein Hitchcock-Fan, ja. Hitchcock-inspiriert war, vor allem auch mit der Musik immer. Und der Film ist einfach irgendwie absichtlich in diesem überzeichneten Stil. Die Schauspieler spielen alle wahnsinnig übertrieben. Die haben ihre Emotionen übertrieben. Die ganzen Dialoge sind wirklich übertrieben. Und ich habe das alles gesehen als ein kleiner Hommage an B-Movies. Und darum habe ich das auch relativ interessant gefunden. Ja, der Kritik ist ja fleissig verrissen worden. Also nicht verschreckt, wenn ihr jetzt noch Feld nachgeht und den einen die Stern seht. Also ich würde ihm 3 geben. Jetzt, ich finde es sein schwächster Film. Ich schwank zwischen Lady and the Water. Nein, Lady and the Water ist schwächer. Ich gebe ihm zwischen 3 und 4 Sternen Happen in dem Fall. Würde ich auch geben. Zwischen 3 und 4. Zwischen denen und vor allem am Schluss wird er ein lächerlich mit dieser alten Frau die in dem Häuschen. Aber das griff da wirklich in die Kiste. Ja, er versucht etwas zurückzubringen, was es lange nicht mehr gegeben hat. Und ich würde sagen, nicht schlecht gemacht. Belassen wir es bei dem, würde ich sagen. Genau. Bald ist Valentinstag. Das ist ja schön. Dazu bald noch ein bisschen mehr. Ich habe gerade ein Herzchen aus Papier gefaltet. Das ist aber schön. Ich habe nämlich Paper Heart gesehen. einen ganz kleinen, feinen Film, wo glaube ich Sundance oder irgendwo an diesen einschlägigen Festivals What the? Red du mal schnell. Ah, nein, alles klar. Der Bildschirm hat es uns gerade zusammengelegt. Eine junge Komikerin und Songwriterin, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht auswendig, will wissen, was Liebe ist. Wir wissen nicht alle. Ja, und... Aber Teil von uns wissen es vielleicht schon. Tja. Das können wir eigentlich noch einspielen, dass wir von Foreigner wanna know what love is. Genau. Auf jeden Fall will sie wissen, was Liebe ist und geht bei verschiedenen Bärchen Interviews führen und so. Also es ist ja das Doku aufgezogen. Ist ein Doku. Und währenddem sie das macht, sie sagt selber, glaubt sie nicht an Liebe, verliebt sie sich in Michael Cera, der sich selber auch spielt. Ja, der. Und, der spielt immer die gleiche Rolle. Das ist unglaublich. Er ist ein Herziger. Ja, aber ich würde sagen, der kann das nicht mehr lang spielen. Und irgendwann hat er den Stimmbruch über. Und eine Liebesgeschichte entsteht. Und das Ganze wird also als Dokumentationsfilm, aber ist eigentlich. Mischung zwischen Doku, also die Leute, die befragt werden, ist echte Doku, sind echte Leute. Und der Liebesgeschichte, die gespielt ist, aber nicht so daherkommt. Und zwischendurch gibt es wieder gibt's Animationssequenzen mit ausgeschnittenen Figuren, die Liebesgeschichten von den Leuten erzählen. Und einfach so, wie es halt... Ja, mein Name ist Eugen, wir stören. Da aber herzig charmant ist. Und wenn man so Filme wie Once oder so, die feineren, ruhigeren Liebesfilme gerne hat, dann muss man das schauen. Dann wäre es etwas, ja? Ja. Hast du noch einen, oder bist du? Ja, was kann man sagen? Bist du fertig, oder? Drag Me to Hell habe ich noch gesehen. Ah, cool. Cool. Wir haben noch nicht gequatscht, oder? Nein, aber ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, oder? Das ist super makaber vom Master Raimi gemacht, also... Ja, zwar, ja, manchmal ist es wirklich grusig. Es ist wirklich grusig, saugrusig, egal welche Körperflüssigkeiten da rumfliegen, es ist einfach grusig. Aber es ist Wahnsinn, was aus PG-13 rausgeholt hat. Das ist der Wahnsinn. Schade, dass er gefloppt ist in den Staaten, aber ich finde es richtig schön konsequent und richtig bösen Schluss. Und Alison Lohman ist ein bisschen drunter gekommen, aber ich habe es eigentlich... Mir hat sie gefallen. Ja, mir auch, ja. Aber also eigentlich wäre es ja Ellen Page für die Rolle. Wäre sie ursprünglich ja, gewesen? Ja, ursprünglich gewesen. Ach nein, das ein bisschen Juno. Das hat irgendwie nicht geklappt. Nein. Aber ich denke, sie ist ein guter Ersatz. Ja, hat sie gut gemacht, wie sie liebe. Nein, wunderbar. Und die Musik gefällt mir sehr. Und, ja, ist schön unheimlich. Super toller Film. Troy Director's Cut, haben wir versprochen, sind wir noch nicht ganz durch. Sind wir noch nicht ganz durch. Müssen wir euch nochmal vertrösten. Wir haben zwei Drittel geschafft, das letzte Drittel. Ja. Coming soon. Was das jetzt für den Film heisst, sei mal dahingestellt. Lassen wir raus vor. Dann kommen wir zu ein paar News. Ich glaube, du hast noch gerade etwas Aktuelles. Ja. Twilight Moms sind gefragt. Genau. Ganz stark sind liebe Männer. Was bist du eigentlich? Team Edward, Team Jacob? ich gehe unter Zwang in diesen Film rein. Okay. Schlimme Nachricht für alle Männer, jetzt gut festheben. Der letzte Teil, Breaking Dawn, also es gibt den vierten Teil von Twilight, der letzte Teil Breaking Dawn wird aufgesplittet, es kommen zwei Teile Kinos. Ja, die liebe Geldkühe muss noch ein bisschen gemolken werden. Ja, und Harry Potter hat es vorgemacht. Ja, wieso auch nicht, oder? Ich meine, Harry Potter, ich weiss nicht, ich habe Bücher nicht gelesen. Lohnt sich das für zwei Filme? Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Hast du auch nicht gelesen? Nein. Okay. Wir sind hier keine Leser, wir sind Film schauen. Und ja... Es kommt ja diesen Sommer kommt ja schon der dritte Teil ja. Kinos, Eclipse heisst er, glaube ich. Den werden wir reviewen und dann werden wir schauen, dass wir da auch die weibliche Seite dann mal präsent haben, weil sonst ist es ein bisschen unfair. Ja, also es wäre es, glaube ich, ein bisschen parteiisch. Wir sind nicht gerade bekannt als die grossen Twilight-Fan. Tja, also, schlussendlich gibt es 5 Twilight-Filme. Ob sie in 3D rauskommen, ist noch nicht klar. Aber ich würde sagen... Aber das 3 müsste eigentlich schon. Eigentlich das 3 müsste schon in D sein, aber ja, der ist halt leider schon abgedreht. Gutes Haar heisst ja noch nichts. Das heisst nichts, das heißt alles verschieben und nachbearbeiten. Neueste Beispiel Robin Hood und Clash of the Titans. Genau, und was ich gehört habe, auch Ghostbusters und diverse Filme haben sie für Blu-ray, für die neue 3D-Technologie noch bearbeiten neu und 3D auf Blu-ray rausbringen. Aber 3D Blu-ray, da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden, das machen wir dann, wenn es aktuell ist. Das können wir 5 Jahre wieder drüber reden. Aber ich glaube, das... Ja. Das braucht noch sein Zeitchen, bis da alle ein neues Bildschirm kaufen und so weiter. Das braucht also ich würde sicher noch nie umsteigen. Gut. Auch wenn ich sonst immer gerade auf alles umsteige. ich würde sagen, verlieren wir mal die Frauengeschichte von Twilight, sondern gehen ihr zu einer... Zu der richtigen Männergeschichte. Zu der richtigen Männergeschichte. Pitch Black und Riddick. Chronicles of Riddick. Genau. Die tolle Film mit dem Vin Diesel. Pitch Black ja, Riddick nein. Riddick doch. Riddick hat das ganze Universum viel grösser gemacht, hat die ganze Space Opera Sachen reingebracht, eine Mythologie reingebracht. Ich glaube, es ist interessant. Solange es im Weltall spielt. Dandy Newton, super. nein, das ist grauenhaft. Judi Dench. Das hätte ich gerade wollen sagen. Fast schlimmer als Judi Dench. Also, nein. Ich weiß nicht, was die geritten hat. Ich weiß nicht, wie ein bisschen Geld bekommen hat für... ihre Geisterrolle, die sie hat, ich weiß es nicht. Aber wir sind jetzt nicht da, um The Chronicles of Riddick zu besprechen. Nein, weder aber... noch Pitch Black, noch irgendein Game rausgekommen ist. Aber es gibt den dritten Teil. Genau. Und zwar wird er wahrscheinlich kaum an Pitch Black anhängen, sondern eher an Chronicles of Riddick. Ja, das ist ja klar. Sie können ja jetzt, er ist jetzt König von der... CRS. Mann, sorry, es tut du mir, bisschen, es tut mir leid, aber nein, der Riddick, da bräuchte ich heute noch das Geld, das ich ausgegeben habe im Kino. Doch! Ich bin zweimal gelungen. Mir hat einmal gelungen. Auf jeden Fall gibt es einen dritten Teil und ich hoffe dann auch einen vierten, weil das Ganze als Trilogie ursprünglich angelegt ist, vom David... Joey. Joey. Genau. Ja. Wo wir ja gerade erst das kleine... Thriller-Film, die von ihm gesehen haben letztes genau. Perfect Getaway. Ja. Was meinst du zu Riddick 3? Erstens mal, also du freust dich nicht drauf, das ist klar, aber denkst das ist etwas. Du wirst mich wieder mitschleichen, es wird so rauskommen. Finanziell habe ich auch nicht das Gefühl, dass da viel rausschaut. Glaube ich auch nicht. Chronicles of Riddick ist ja nicht so ein grosser Erfolg, dass man gesagt hat, wir müssen da unbedingt noch einen dritten Teil nachschieben. Aber der Vin Diesel ist einfach ein bisschen am ja. Der probiert natürlich alle seine Serien, oder? Hat hat alles ausprobiert, um wegzukommen von Triple X's und Fast and Furious. Und jetzt hört man Meldungen, Fast and Furious Teil geht 5. wieder weiter. Mit einem super Titel übrigens, aber fällt mir gerade nicht ein. Schade. Und Triple X 3 ist auch schon darüber geredet worden. Ja, soll anscheinend auch wieder dabei sein. Du mal etwas erzählen. Soll ich noch etwas erzählen? Also Pitch Black, also der erste Riddick-Film, das ist eigentlich weniger um den Riddick gegangen, sondern ist ein Horrorfilm gewesen, wo einfach die Figur Riddick zum ersten Mal vorgekommen ist. Chronicles of Riddick ist dann ein überladenes Science-Fiction-Abenteuer gewesen. Der Marco hat es gerne, ich nicht. Ich finde es richtig doof, wenn ich mal so sagen darf. Völlig aufblasen und nein, es ist... Nein. Riddick ist ein cooler Sieg. Fast Five! Fast Five heisst. Genau. Viel zu viel über Pitch Black und Konsorte ab. Nein, Riddick, weiterverzählen. Ja, wenn du schon drin bist. Nein, ich bin fertig. Okay. Mehr gibt es nicht zu sagen, ich wollte nicht mehr. Aber der fünfte Fast and the Furious heisst Fast Five. Ach so, less. Gell? Und dann wahrscheinlich das erste Fast auch mit einem 5 geschrieben. Oh ja, das wäre aber... Hey, weißt du? Solltest du das Marketing gehen? Ist unglaublich. Goppel rein, Juri. Wenn wir schon bei dem fünften Teil und so weiter sind. Vierter Teil, Mission Impossible. Cobra, übernehmen Sie. Der Tom Cruise. Ja, er mischt wieder mit. Zwischendurch hat es mal geheißen, Brad Pitt übernimmt. Das haben sie dann anscheinend wieder verworfen. Tom Cruise hat sich natürlich über die Jahre nicht gerade sehr beliebt gemacht mit Scientology und Konsorten. Sofagumpen. Ja, kommt aber nicht so gut an. Trotzdem möchte man jetzt wieder als Ernst-Agent Ethan Hunt wieder reinbringen. Ich finde Mission Impossible Film finde ich interessant, weil die sind wirklich fast noch extremer als die Harry Potter Film, wo jeder Regisseur sein... Jetzt habe ich etwas anderes gemeint, vom Extremen, aber ich glaube, da könnte man nicht Harry Potter und so. Und Extrem, ja. Nein, eben wie jeder Regisseur eigentlich seinen Stempel auf den Teil draufhält. Oder? Wir haben den ersten Brian De Palma, der zweite John Woo und Mission Impossible 3, mein Lieblings-Mission Impossible. J.J. Abrams. Von J.J. Abrams. Wer ist dein Lieblings? Wer ist mein Lieblings? Ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also John Woo hat es versaut. Hat sensationelle Action drin und ich liebe es einfach meine Ahnung aufzureihen, wenn man schluss mit dem Motorrad rumfetzt. Es ist schwierig. Jeder hat eigentlich seine Stärken, würde ich sagen. Der Lies hat natürlich die super Action-Szene zwar völlig physikalisch, einfach mit dem Zug. Bei dem Zugschluss mit dem Helikopter, wo natürlich dort, wo sie in Längle einbrechen, super spannend. Teil 2 hat einfach die coole Action drin und Teil 3... Und Sandy Newton. Und Sandy Newton, jawohl, schön. Gut, dass man überredet. Und Teil 3 hat einfach wieder richtig brachiale Action drin. Also dort, wo sie auf dieser Brücke sind und da von diesen Jets abgeschossen werden. Einfach geil. Also ich sage, Teil 3... Es sind scheiße Teil 1 und Teil 3. Teil 1 hat einfach eine super Story gehabt, Teil 3... Und die Helikopter im Windrädlifeld. Das ist eine super Idee. Das ist auch schön, ja. Also, im 3. Ja, Teil 3 hat, ich tendiere zu Teil 3, würde ich sagen. Als beste Mission Impossible. Ja, und trotzdem, Teil 4, wie gemacht? Jetzt mal rein. Welcher Regisseur wirst du jetzt sagen? Das habe ich dir jetzt wollen fragen. Ich weiss es nicht, aber wir können ja mal rätseln. Es war schon mal Dreh für Teil 3, der David Fincher. Aber ob er sich für so eine Serie hergibt, ist Facebook-Film, eine Frage. Er macht Facebook-Film, also. Er macht Facebook-Film? Ja. Also der Film über den Entstehung von Facebook. Okay. Ist sein nächstes Projekt, ja. Gibt das einen Kurzfilm, oder? Nein, mit dem, wie heisst der Zucker? Es geht um den Zuckerberg und gespielt wird er von dem Kriselkopf, der auch so aussieht. Ich weiss es nicht. Einfach der Kruselkopf. Ja. Okay, von mir aus. Wer wäre sonst noch? Die üblichen Verdächtigen können wir natürlich jetzt aufzählen, oder? Chris Nolan, James Cameron, aber... Aber die, nein. Nein, glaube ich weniger. Sie wahrscheinlich wegen Nobody machen oder so. Nein. Ja, wohl, nicht vielleicht zum Beispiel der Pierre Morel. Wie wär's denn dann mit dem? Wäre sicher keine schlechte Entscheidung. Ich habe zwar den neuesten Film noch nicht gesehen. Nein, der ist ja wahnsinnig verrissen. Aber ich meine, das ist jetzt so ein up-and-coming Action-Regisseur. Das würde sicher passen für eine Mission Impossible. Was natürlich das momentan auch gang und gäbe, wie auf dem Tom Cruise gesagt, er hätte sehr gerne wieder den J.J. Abrams hinter der Kamera. Nochmal der J.J. Und der ist mit Star Trek, aber halt... Ja, ich sage, da kann er schon ein bisschen warten, der Tom Cruise und Paramount ist sicher nicht scharf darauf, dass gerade zwei von ihren Zugpferden gerade hintereinander ins Kino kommen. Bringst du in einem Jahr einen Star Trek raus und dann in einem Jahr Mission Impossible und dann hast du fürs Jahr. Also ich hätte Freude, wenn es JJ wäre, eben weil der dritte ist mein Liebling und mir gefällt sein Stil. Mhm, ja, sicher nicht schlecht. Mr. and Mrs. Smith. Das hat schöne Film. Brangelina. Wo ich nicht mehr kann hören, das Wort und die scheiß Schlagzeile. Sind die jetzt und... zusammen oder sind... Ja, ah, ist gleich. In diesem Film sind sie zusammen gesehen. Habe ich von Doug Liman, Regisseur von Bourne Identity, habe ich einen schwachen Blödsinn-Film gefunden. Er hat mir überhaupt nichts zugesagt. Den haben wir gar nicht ernst genommen. Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Die erste Hälfte irgendwie... völliger Blödsinn und dann am Schluss noch ein richtiger Actionfilm sein und... Nein, er ist aufgegangen. Nein, für mich ist er aufgegangen. Mir hat der gefallen. Nein, der gefällt mir überhaupt nicht. Aber was mir gefällt, ist Hollywood ja gleich. Mr. and Mrs. Jones. Was ist jetzt das wieder? Das ist ein Prequel mit anderen Leuten. Schon? Ja. Mit wem? Billy Bob Thornton und Jennifer Aniston? Nein, mit einem anderen Perle, oder nicht mit Smith, sondern mit der Familie Jones. Ja, aber darum kannst du gerade Dicks nehmen von diesen beiden. Der Jennifer Aniston und Billy Bob Thornton. Dann geht es wieder auf. Aber was soll jetzt das? Also, ja. Einfach so lose irgendwie eine Fortsetzung, also ein Franchise wollen aufbauen. Gut, Hollywood geht dort in die Ehe. Dann fast nicht mehr mit dem zu tun hat. Es ist wirklich, ich meine, wir sitzen alle zwei Wochen zusammen und schauen das Zeugs durch. Und was haben wir für News? Ja, hauptsächlich Sequels, Reboots und Adaptionen. Ja, schade. Ich würde sagen, gehen wir zu etwas anderem, oder? Gehen wir zu etwas im Aktuellen, nicht immer, wo wir in die Vergangenheit zurückschauen und sowieso. Akira. Jetzt gehst du wieder in die Vergangenheit. Ja, wieso? Ja, Akira. Ja. Okay, Akira, für die, die es nicht wissen, das ist ein... Akira! Das war der richtige Ausspruch. Das lernen wir leider. Akira! Das ist probieren wir. Akira. Yes. Tetsuo! Ist es ein Anime-Film auf dem Jahr 1988? Aber das Comic vor allem zuerst. Ist zuerst das Comic gewesen, genau, und danach hat man einen Film daraus gemacht. Ein Wegweiser anscheinend für das moderne Anime-Kino. Ich habe ihn auf dem Stapel. Du hast ihn auf dem Stapel, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Comic gelesen. Und also ich habe den Film für Filme gut gefunden. Erzählt eine interessante Geschichte. Und jetzt sollte das anscheinend verfilmt werden mit echten Menschen. Genau, von den Hughes Brothers. Weil sie gerade mit Book of Eli einen Erfolg hatten. Ja, ich sage, die müssen auch wieder mal etwas tun. Die ganze Sache ist schon mal diskutiert worden. Und zwar mit dem Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Das ist aber dann wieder verworfen worden. Und jetzt anscheinend mit Leonardo als Akira? Ja, man hat es tatsächlich diskutiert. Ich glaube, die Körper sind in Produktionsfirma, hat es auch produzieren. Das ist aber dann wieder verworfen worden, weil man irgendwie erkannt hat, das Ganze ist einfach zu gross. Man kann das nicht umsetzen in real. Und darum hat man es mal jetzt bei der Trickfilm-Version aus dem 88 belassen. Jetzt aber anscheinend will man das nochmal probieren. Also ich habe den Trickfilm ja nicht gesehen, aber für mich ist Comic ist irgendwie, glaube ich, 15 oder 20 Bände. Das heisst, in einem Film wird das wohl nicht erledigt sein. Nimm mich jetzt mal an. Ja, man kann zusammen stauchen. Obwohl es eben der Animationsfilm auch geschafft hat. Aber ich weiß nicht. Also für mich wäre das definitiv etwas, hasst mich nicht für die Wachowski Brothers eigentlich. Das ist also für mich das perfekte. Ja, das wäre wirklich etwas für die, ja. Ich meine, das sind Anime-Fans und die könnten das auch umsetzen. Und die Hughes Brothers haben bis jetzt noch nie gezeigt, wo einem aus dem Hocko gerissen hat. Ja. In der Rucke Bühne gesehen. Ja. Aber ich finde, sie sollten das lassen. Und das nicht in der Realverfilmung machen. Ich glaube, das ist... Ja, also wenn sie schon anfangen, Trickfilme, Realverfilmung, dann können wir uns ein paar Jahre über den Lion King freuen. Wie sie meinen, oder? Aber ich freue mich auf ein Globby von Mike Eschmann. Und dann der Hauptdarsteller ist einer, der stolz betrunken ist die ganze Zeit. Genau. Sehr schön, herzlich blau. Oder einer von der Blue Man Group. Genau, das ist unser Glücki. Der Logan Lerman. Das ist kein... Hast du Gamer gesehen? Ja. Dort hat so einen Golf mitgespielt. So einen Golf, der Gamer. Wo der Gamer gesehen ist eigentlich. Und jetzt gerade im Kino aktuell Percy Jackson und so weiter. Okay. Kommen wir nachher drauf. Wird gehandelt als neue Spider-Man. ich muss sagen... Das zeigt uns vor allem, in welche Richtung Alter, dass wir da gehen. Du, wo ich letztens gelesen habe, dass sogar der Zac Efron als Spider-Man gehandelt worden ist, ist mir das momentan scheißegal. Hauptsache einfach nicht der Zac Efron. Für mich ist kann auch, weiss auch nicht, wer... keine Ahnung, wer das... Dakota Fanning könnte für mich als Spider-Man spielen. Das ist mir scheißegal, solange einfach der Zac Efron in die Rolle schlüpft. Der müsste jetzt wirklich nicht sein. Also du hast da keine Meinung dazu? Nein. Aber du hast den Percy Jackson noch nicht gesehen? Ich habe den Percy Jackson noch nicht gesehen und ja, was gibt es als versprechende Jungdarsteller, die könnte das beide spielen? Also die Richtung ist klar, man muss junge spielen, so um 18 bis höchstens 20 müssen die Leute sein. Ich meine, der nächste Schritt ist der Taylor Lautner, oder? Oder der Haley Joel Osment, ich glaube, der wird langsam. Ja, der ist langsam zu alt. Jetzt können wir mal Kalki-Kalkin wieder ein bisschen rekrutieren. Nein, also für mich ist das halt ein bisschen... Also ich finde ihn gut, der Herr Logan Lerman. Aber das ganze Zurückgehen in die Highschool, das schießt mich einfach ein bisschen an. Aber da haben wir uns ja schon drüber ausgelassen. Ein neuer Trailer ist noch rausgekommen vom Herr M. Night... Shyamalan. Genau. Shyamalan Ding Dong, wie ich mir gesagt habe. The Last Airbender. Genau, eigentlich Avatar, The Last Airbender, aber wegen einem kleinen Studiofilm, wo mäßig erfolgreich war. Haben sie jetzt gefunden, jetzt lassen wir das Avatar doch weg. Das ist basierend auf einer Nickelodeon-Serie, wenn man nicht alles täuscht. Das ist richtig. Über einen jungen Bub, der das Element kontrollieren kann. Ist dir das ein Begriff in gezeichneter Form? Ich sehe es nur im Fernsehen, dass ein Avatar drin steht und der jedes Mal in die spielt, weil kein Fernsehen mitspielt. Ja, und wenn ich eine Google-Suche mache, dann kommt das auch gerade. Aber du hast also das auch nicht gesehen? Ich habe das auch nicht gesehen, nein. Aber ich würde sagen, trotzdem... Schauen wir mal den Trailer. You are the only one of your kind. The last hope for peace. In a world consumed by darkness. Ja, also ist sicher das Aufwendigste, was der M. Night bis dato angelenkt hat. Das ist schon so, ja. Die Frage ist, ob es erfolgreich wird sein. Wenn nicht, dann hat er sein eigenes abgeschubelt. Dann ist langsam fertig. Dann ist wie viele Flops darf er eigentlich machen? Also, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat er noch 6 Cent Kredit, ich weiß es nicht. Könnte auch gut sein, er hat da viel Geld reingeholt für die Firma. Aber mich interessiert es eben schon noch, was er macht aus so Material, so etwas richtig Grosses. Und die andere Kontroverse ist ja, dass da keine asiatischen Schauspieler genommen worden sind für die Rolle, sondern eben andere Leute. Und das ist eine riesige Diskussion, die ich wieder gesehen habe. Aber ich würde mal sagen, M. Night Shyamalan ist Inder. Da hast du genug Multikulti drin. Und der Typ von Slumdog Millionaire macht mit. Der Dev Patel, wie heisst er? Ah, du weißt nämlich seinen Namen. Das ist einer, der wird wahrscheinlich in 20 Jahren noch der Typ von Slumdog Millionaire. Außer er wird noch ein grosser Star, was ich weiß ich nicht. Wie hast du den Trailer gefunden? Also, recht coole Special Effects. Das ist nicht schlecht, nein. Kann man sich darauf freuen. Von Dialog und also das Schauspiel, wo man gesehen hat, die wenigen Wortfetzen. Ja. Lassen wir uns überraschen. Aber ein bisschen etwas Neues. Mhm. Super. Jetzt, die grösste News haben wir gar noch nie berührt. Die Oscar-Nominationen. Die sind draussen, ja. Auch schon seit ein Zeitchen. Und zwar, jetzt ist neuerdings, man hat nicht nur 5 Filme zur Auswahl für den besten Film, sondern... The stage is set for the 82nd Academy Awards, here on the official site. Das Schwätzen. Also, es sind statt 5 sind jetzt 10 Filme im Rennen um den besten Film. Was ein Wahnsinnswitz ist, wenn du mich fragst. Das ist ein riesen Witz. Also nein, es wäre kein Witz, wenn es nicht so wäre, dass oft 5 Regisseure nominiert sind, die 5 Filme nominiert haben, auch als besten Film. Also beste Film und beste Regie decken sich ab, plus dann noch 5 dazu. So ist irgendwie die ganze Spannung. Ja, die anderen 5 haben eigentlich keine Chance. Nein, wir können noch schnell ausschliessen. Was ich meine übrigens, was zu das geführt haben, sind einfach die letztjährigen Nominationen gewesen. Ein Dark Knight ist nicht dabei gewesen beim besten Film. Genau gleich wie der Wall-E hat es auch nicht geschafft. Aber ein Reader ist den gewesen. Ein Reader ist den gewesen. Lassen wir uns jetzt nicht drüber raus. Also, dieses Jahr haben wir in der grossen Kategorie beste Film Avatar, The Blind. Jetzt würde ich sagen, wir gerade, machen gerade durch, sagen verdient, nicht verdient. Also Avatar. Tief im Herzen weiß ich, dass er nicht verdient hat, aber ich finde, er hat es verdient. Er hat es verdient, weil er den Titanic-Bonus hat er einfach immer. Und, ja. The Blind Side mit Sandra Bullock haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Aber der absolute Aussenseite. Also, das wäre so, wie wenn Chicago gewonnen hat. Oh. Lassen wir da was her. Jetzt, ja. Lassen wir die Musical-Geschichte. Nein, ist nicht nominiert, finde ich gut. Aber District 9 ist District nominiert. 9 ist nicht... Aber das ist jetzt einfach so ein Fanboys, oder? Das ist wirklich ein Fanboys. Also, das ist wirklich, dass nur noch Science-Fiction-Fans auch noch vor dem Fernseher hoch und die Oscar-Nomination. Der hat einfach keine Chance. Der hat jetzt nichts auf die Idee verloren. Ganz ehrlich, der hat wirklich gar nichts verloren. Also ist super, verloren. Super toller Genre-Film. Aber. Ja, super toll, aber der hat doch nichts auf der Liste verloren. Nein. Wirklich, nein, muss ich einfach sagen. An Education? Haben wir auch nicht gesehen. Nick Hornby? Trailermäßig würde ich sagen, Durchschnitt. Nicht sehr verdient. Auch nicht so chancenmässig, glaube ich, eher ein bisschen daneben. Dann The Hurt Locker. Der grosse Favorit, ist ja. Der Favorit, hat den Produzenten-Award bekommen, den Producers Guild. Für mich, ich verstand das Phänomen Hurt Locker nicht. Ich auch nicht ganz. Es ist spannend und so, aber so etwas Spezielles ist es noch auch wieder nicht. Ist das vielleicht einfach, weil mal so viele politische Kriegsfilme über Irak rausgekommen sind, jetzt mal einer, der einfach als Action-Adventure funktioniert, keine Partei ergreift, nicht anti, die anderen sind ja eher anti-Krieg und so weiter. Aber für mich einfach super toll gemachte Suspense-Szenen aneinandergereiht. Ja, unterhaltsam, aber wenn man 10 Jahre zurückschaut, dann sagt doch The Hurt Locker, das ist ein Klassiker. Wird man kaum sagen. Nein, ich sage, wird ihn holen, aber wie du gesagt hast, in 10 Jahren wird sich nicht mehr mit euren. Genau gleich, wie wir jetzt wieder verdrängt haben, dass Chicago einen Oscar gewonnen hat. Oh Gott, verdrängt. Oder Crash. Hey, Moment. Also, mal weiter. Über Crash lassen wir es nicht aus. Precious. Wo jetzt übrigens so tolle Titel ja hat, Precious Based on the Novel Push by Sapphire. Das ist der original offizielle Titel, weil ja Push sie nicht haben können brauchen, weil ja der Film mit Dakota Fanning also geheißen. Precious, das wäre so ein bisschen der typische Drama-Oscar-Film. Also so der kleine, feine Film, wo niemand mitrechnet und dann irgendwie einschlägt. Ja, ich würde sagen, der ist noch im Rennen. Inglourious Basterds kriegt nicht. Und das ist schade. Das ist schade, aber er kriegt nicht. Es wäre so geil, wenn der Tarantino den Oscar will überkommen. Er kommt von mir aus dem Drehbuch Oscar über. Da bin ich zufrieden. Aber ja. Ich glaube, er kriegt nicht. Es ist zu. Es ist zu. Für Liebhaber. Also, es ist. Vor allem am Schluss. Also, abgefahren. Now you know it. I think that's gonna be my masterpiece. Ich glaube, nein. Aber schön, dass du das gesehen hast. Es wäre cool. Ich glaube, der wäre sonst dabei, wenn es um die besten 5 Filme ginge. Wäre aber auch dabei. A Serious Man wäre nicht dabei. Ist aber schön, ist er da oben. Coen Brothers sind halt da. Und ich fände, es wäre verdient. Ist sicher in meinen Top von diesem Jahr, muss man jetzt sagen, wenn er da halt erst da gestartet ist. Aber am Ende vom Jahr wird ich sicher nochmal auf diesen Film zurückkommen. Jetzt, ab. Er hat nichts verloren. Ist in beste Filmkategorie und beste Animationsfilm. Beste Animation gewinnt er ganz klar. Was auch schade ist, weil das ja wirklich viel gute Konkurrenz gehabt in Sachen Animationsfilm. Mary und Max, sorry, ich muss es bringen. Wieso ist Mary und Max nicht nominiert für den besten Animationsfilm? Weil das ein absoluter ein Durchschnitts... Nein, eben nicht! Kunstprojekt ist. Nein, es, Mary Mads ist... Das weißt du was? Wir machen jetzt DVD-Review und reden nächstes Mal nochmal drüber. Ist gut. Okay. Dann, können wir, dann haben wir noch wieder Pendant frisch. Okay. Du kannst es nochmal überlegen, deine ganze Einschätzung. Ich werde meine nicht ändern. Ich weiss nicht. Jetzt 6 Sterne für Mary Mads. Für Up. Nein. Up in the air ist auch nominiert als beste Film. Der wäre dabei gewesen bei den besten 5. Leider nicht gesehen. Einfach sehr aktuell halt. Arbeitslosigkeit und so weiter. Von dem her ein Bonus. Und durch den Schorsch. Aber wenn ich jetzt müsste wetten, ich würde auf den Hurt Locker gehen. Me too. Oh. Scheibenkleister. Die sind ja nur mit Deckeln. Genau. Ein bisschen am Suchen. Ja, noch eine andere Kategorie. Andere Kategorie? Also, bei den Schauspielern haben Jeff Bridges, George Clooney, Colin Firth, Morgan Freeman und Jeremy Renner. Es wäre geil, wenn der Renner würde gewinnen, aber es wird der Bridges machen. Es wird Jeff Bridges machen. Der Rest hat so gut wie keine Chance. Supporting Role. Der ist vergeben. Damon, Woody Harrelson, Christopher Plummer, Stanley Tucci und Christoph Waltz. Der ist auch vergeben. Christoph Waltz. Ich glaube, das Jahr wird Oscar Toto relativ einfach. bei den Damen haben wir in der Hauptrolle Sandra Bullock, Helen Mirren, Carey Mulligan, die, jetzt aber du. For Precious, Gabri Sidibe und Meryl Streep, einfach weil es Meryl Streep ist. Genau, Sandra Bullock. Sandra Bullock ist da, glaube ich, auch schon relativ klar, obwohl Precious natürlich, glaube ich, eine harte Konkurrenz ist. Ich würde sagen, es läuft raus zwischen Helen Mirren und der Sandra Bullock. Ja, vielleicht mit Meryl Streep auch einer. Bei den Nebendarstellerinnen Penelope Cruz, Vera Farmiga, Maggie Gyllenhaal, Anna Kendrick, Monique. Monique gewinnt, das Monique wissen wir. Monique gewinnt, ja. Der Name ist auch schon eingraviert. Für mich Anna Kendrick, nachdem ich sie in Twilight gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie in Up in the Air so gut ist. Wenn wir bei den Animationsfilmen sind, eben, dort hat man noch Cuddle, Coraline, Fantastic Mr. Fox, Princess and the Frog, The Secret of Kells, die grosse Überraschung. Yes. Wo wahrscheinlich an Stadt Mary und Max reingeschlichen ist, weil er doch ein bisschen besser ist. Frech. Und Up. Up wird es machen, up aber ich fände es zu lustig, wenn Wes Anderson sein Fantastic Fox der Das wäre das Beste. Das wäre der Hammer. Dann kommen die unwichtigen Kategorien. Jetzt Regie. Jetzt zwischen Regie und Film. Ich sage Hurt Locker, beste Film, Regie. James Cameron Avatar. Weil er das oft beigestellt hat mit nichts. Also in einer Lagerhalle. Das ist mehr als mit der Wackelkamera die Spannungssequenzen inszenieren. Es geht ja nicht wirklich um Kameraarbeit. Nein, es geht um... Schon klar. Wir können natürlich jetzt... Also ich bin für den Hardlock, ich bin für Catherine Bigelow, aber wenn es bloß der Quentin macht, bin ich auch nicht traurig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, in Glois Bers ist sein Herzprojekt, er hat 15 Jahre an dem Drehbuch geschrieben und hat dann nachher super Leistung abgeliefert, schlussendlich. Nein, Tarantino wäre mir fast noch lieber. Ich bin für den Tarantino beim Screenplay, beim Original-Drehbuch. Mhm. Dort sind nominiert unter anderem A Serious Man, The Messenger, Inglourious Basterds und The Hurt Locker. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Drei Buch Hurt Locker. Ich würde sagen, das ist einfach nach dem Respekt ausdrücken gegen den Drehbuchautor, den Mark Bowl, der ist ja selber im Irak gewesen, hat einige Sachen dort erlebt und hat es ins ganze Papier gebracht. Ich würde sagen, das ist einfach eine Respekt-Nominierung. Wenn er einen holt, okay. Aber ich würde sagen, in dieser Kategorie, der Tarantino, ich würde sagen, holt ihn jetzt wirklich. Das wäre sein zweiter nach Pulp Fiction. Und ich würde sagen, verdientermaßen. Beim adaptierten Drehbuch haben wir District 9 wieder für die Fans. Ja, nehmen wir es. An Education in the Loop und Precious und Up in the Air. Da ist zwischen Precious und Up in the Air. Ganz klar, ich tippe jetzt mal auf Up in the Air. Ja, das wäre schön. Jetzt kommt da das Telefon. Jetzt. So ist eben, wenn man live schafft, oder? Das ist unglaublich, jetzt verreist er einfach. Unglaublich. Egal. Weitere Kategorien haben wir natürlich auch noch. So Sachen wie bester Kurzfilm, bester animierter Kurzfilm, die Musik. Da ist ganze zweimal The Princess and the Frog nominiert. Dann ein Film namens Paris 36, okay, nein, gut, der hätte fast dazu können. Müssen vorhören. Natürlich Crazy Heart, auch noch dabei. Und beim Music Score, da wird es interessant, ob der Avatar-Score von James Horner wird etwas reissen. Weiter nominiert sind Fantastic Mr. Fox, The Hurt Locker und Up. Eine sehr interessante Nomination ist das Sherlock Holmes-Theme von Hans Zimmer. Das ist jetzt gemeint, Marco ist jetzt wieder im Zimmer, wenn ich über Sherlock Holmes anfange zu reden. Sherlock Holmes, hör mal. Gut, lassen wir das wieder sein. Haben wir heute einen ähnlich guten Film gesehen. So. Ich würde sagen, gehen wir weiter, lassen wir die Oscars in Ruhe. Lassen wir die Oscars in Ruhe. Also, mitmachen beim Tippspiel auf outnow.ch. Es gibt ja jede Menge tolle Preise zu gewinnen. Wie erwähnt, ist Valentinstag. Ja. Wir sind auch romantisch. Schon. Ja. Der Valentinstag wurde von der Glückspostkarteindustrie erfunden, damit die Leute sich beschissen fühlen. Ach was. darum habe ich mir überlegt, was sind so die schönsten romantischen Filme? Bei mir der Top 5. Platz 5 haben wir Garden State. herziger Film. Schöne Musik. The Shins. Einfach charmant. Und schön. Auf Platz 4 haben wir High Fidelity. Das ist für jeden Musikfan ein cooler Film. Ist vielleicht auch wirklich eigentlich auf Männer mal eine romantische Komödie aus Männersicht, wo wirklich verhebt. Auf dem 3 habe ich The Science of Sleep. Der ist nicht so gut angekommen im Publikum, von Michel Gondry. Mhm. Finde ich schön. Auf dem 2. Platz Before Sunset. Ein typischer Mann-Film. Also Marco, würde ich jetzt sagen. Ethan Hawke, wunderbar. Und ist das jetzt Teil 1 oder Teil 2? Teil 1. Sunrise gibt es ja noch. Genau. Oder... Oh nein, das wäre Teil 2, hä? Also ich meine Teil 1, meine ich Before Sunrise. Ja. Du meinst Before Sunrise. Entschuldigung. Einfach die, die sich das Wien treffen, oder? Genau. Genau, wo sie auch noch ein bisschen jünger sind, weil nachher haben sie ein Problem, so, wo man ab 30 hat und so weit sind wir jetzt noch nicht. Nein. Ganz, es geht noch 2 Jahre. Ich bin weit davon entfernt. Dann mein Lieblingsfilm, der um eine Beziehung geht, ist Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Von dem ist übrigens auch das Zitat gekommen, das ich vorher gebracht habe mit dem Valentinstag. Ein schöner Film, muss ja. Ich auch sagen. Ist sicher auch meine Top 5. Ich mache das Ganze so ein bisschen Freestyle-mässig. bei mir ist sicher in der Top 5 Love Actually dabei. Einer der schönsten Filme um das Thema Liebe, die es gibt. Spielt ganz an Weihnachten in Great Britain. Dann sicherlich bei mir dabei Garden State von Zach Braff. Dann auch sicher dabei Internal Sunshine of the Spotless Mind. Und wenn es der Marco jetzt halt einfach nicht gern gehört, Wicker Park ist wieder dabei, wie schon letzte Woche. Das höre ich das nicht gern, ich kenne den Film nicht. Der Romantik-Thriller, aber es hat einfach so ein schönes Ende mit der Musik von Coldplay, The Scientist. Es ist einfach ein schönes Ende. Ob das so ein Liebesfilm taxiert werden darf, kann man darüber streiten, aber es, sie küssen sich am Schluss, also geht es ja wohl über das Film durch. Wir küssen uns auch am Schluss vom Podcast. Und der Stadi. Nein. Scherz beiseite. Wollen wir es hoffen? Im Kino. Jawohl, viele Filme sind nachgelaufen. Einige davon haben wir gesehen. Der Christoph war wieder ein bisschen faul gesehen. Moment. Der hat wieder nichts gesehen. Jetzt gibt es complicated. Also, willst du etwas sagen zu jetzt complicated? Oder? It's complicated ist lustig, mehr nicht. Punkt. 3,5 Sterne. Next. Was? So viel? So lustig? Ja, so lustig. Okay. Up in the Air. Du darfst den Monolog führen. Up in the Air. Ich werde jetzt das auch kurz machen, ist ein 5-Stern-Film, absolut super. Das Ende macht eigentlich den Film aus und George Clooney ist noch nie so gut gewesen, würde ich behaupten. Und auch ein Nebendarsteller und doch, also ein Top-Film, der all das Lob verdient hat. Weniger top, jetzt habt euch fest, Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. So schön. Habe ich es schön gesagt, mit britischem Akzent, obwohl es geht um einen Amerikaner, aber es ist eindeutig der Chris Columbus, Regisseur von den ersten zwei Harry Potter, wollte nochmal eine Jugendserie starten. Uma Thurman, peinliche Medusa mit Poison Ivy Spiel. Ein Kinderfilm, als Kinderfilm vielleicht einigermaßen unterhaltsam, aber für mich nicht mehr als 2 Sterne. Das Kostümdesign ist grässlich. Es hat nervige Nebenfiguren. Es hat schlechte Songauswahlen drin. Wie viele Mal haben wir schon Highway to Hell gehört, wenn jemand auf einer Autobahn gefahren ist? Nein, das ist nichts. Und weil wir ein bisschen knapp sind, und Wir sind knapp, wir haben 8:30. Goblin. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, 20 Minuten, um über den Wolfman zu diskutieren. Diskutieren ist das falsche Wort. Lass mal doch zuerst mal den Trailer. You were bitten by the beast. You bear his mark now. It's not safe here. What are you afraid of? One cannot control the violence of the beast. Let it run free. On February 12th, the legend comes to life. The Wolfman. Rated R. In theaters February 12th. The Wolfman. Fauch. Ist ein Remake von einem klassischen Universal-Monster, wo neben Frankenstein, Dracula und so weiter Hochkonjunktur hatte damals. Werwolf-Film hat es viele gegeben. Was ist dein Lieblings-Werwolf-Film und kann der Wolfman mit dem mithalten? Mir fällt spontan nur Underworld ein, aber selbst gegen den hat er nicht mal eine Chance. Dass die neueste Version vom Wolfman. Also stimmt, vielleicht die Story schnell erklären, das ist ja immerhin unser Hauptreview. Unser Hauptreview. Weil die anderen haben wir jetzt ein bisschen schnell überflogen. Tja, es geht um den Lawrence Talbot. Lawrence Talbot, gespielt von Benicio del Toro, wo von einem Wölfli angefallen wird und sich dann ganz langsam, aber sicher in einen Werwolf verwandelt. Lebt bei seinem Vater im in einem grossen Landhaus. Genau. Vater wird gespielt von Anthony Hopkins. Der Bruder ist erst gerade gestorben. Genau, der Bruder ist umgekommen, von einem Werwolf gerissen. Yeah. Und auch bei einem Angriff verletzt sich dann der Lawrence auch selber. Und ja, dann verwandelt er sich in einen Werwolf und dann versucht er ihn zu heilen. Und bandelt natürlich noch mit der Witwe vom Bruder. Ja, so schön. Das war eine kurze Story. Jetzt mal so, ohne Spoilern, ohne in Details zu gehen. Ein furchtbarer Film. Furchtbar. Er ist weder spannend, man verschreckt ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal fast zum Kinosessel ausgejuckt, aber nein. So etwas Oberflächliches. Ich meine, das könnte man viel mehr aufbauen. Es ist einfach so ein moderner Horrorfilm. Man muss nicht mehr viel machen, man muss die Leute nur noch verschrecken können. Sie machen es anhand von expliziten Splatter-Szenen. Ich meine, da werden Arme ausgerissen und Gedärme verteilt. Köpft. Ja, es ist richtig schön. CGI-Köpfe spicken rum. Das ist immer traurig gemacht. Wir sagen das nicht, welcher Kopf das war. Ihr werdet es sehen. Aber alles in allem also ein absoluter Fall. Es ist eine Enttäuschung. Es ist eine totale Enttäuschung, weil man hätte das Thema so viel besser aufgreifen können. Aber er bleibt schlussendlich einfach zu oberflächlich, der ganze Konflikt vom Töten und Töten müssen. Er ist einfach immer das Monster, das dann einfach gerissen und es ist einfach keine Spannung dahinter. Da die Nebenstory mit dem Hugo Weaving, Mr. Smith aus dem Matrix-Movie, wird auch nur manchmal ein bisschen eingestreut, sie wirkt fast ein bisschen, die braucht es eigentlich gar nicht. Du hättest einfach den Benicio del Toro zeigen, wenn er im fälligen Kostüm rumjuckt und Leute reisst. Einen Qualitätsverlust hätte man aber nicht gespürt, wenn man den Hugo Weaving weggelassen hätte. Oder was ist deine Meinung zum Wolfman? Für einmal bin ich eigentlich deiner Meinung. Mir hat der Film vielleicht fast noch schlechter gefallen. Gibt es das? Gibt es das Wort? Noch schlechter gefallen? Ja. Anscheinend. Der Film ist mit 108 Minuten relativ kurz, kommt einem aber ewig vor. Es ist keine Spannung drin, es ist absolut wirklich, auch wenn man das einem Film anscheinend nicht vorwerfen darf, das ist Kritiker No-No, aber der Film ist langweilig, er ist langatmig, es passiert lang nichts und während dem nichts passiert... Der Wolfman, um ihn schwer zu machen. Außen passiert etwas. Sorry. Das haben wir vielleicht nicht gehört, aber es hat gerade etwas geschrien. Das ist nicht das. Und während dem nichts passiert, passiert aber auch mit den Figuren nichts. Nein, sie also sie Benicio stecken. Del Toro, was ist das für ein Mensch? Was hat jetzt Amerika alles erlebt? Wieso ist er jetzt wieder genau zurückgekommen? Ja, sie fangen viele Sachen an und erzählen es einfach nicht fertig. Was ist das Medaillon genau? Es ja, und die Zigeuner-Geschichte. Also kurz gesagt, absolut nicht zu empfehlen. 2 Sterne, höchstens. Ja, 1,5. Genau, ich tendiere mir dann auch zu 1,5, wenn ich das Ganze nochmal überlege. Aber weiter probieren. Wenn wir jetzt so Spoiler. Einfach, falls jemand nicht zu viel wissen will, könnte man jetzt abschalten. Wir können jetzt abschalten. Ja. Es wird jetzt ein Spoiler kommen in der nächsten. Haben wir abgeschaltet? Ja. Haben wir abgeschaltet? Ja, das hören sie ja nicht, wenn sie abgeschaltet haben. Letzter Test. Okay. Gut. Also, was hast du noch sagen? Der Film nimmt sich viel zu ernst. Und in einem Film, wo es am Schluss 2 Wulchneuel aufeinander geht, kann man nicht mehr ernst nehmen. Schlichtweg nicht. Das ist eben die Frage. Man hat es in den 40ern hat man es ja eigentlich auch ernst genommen. Aber dort haben wir die Leute einfacher noch schocken können. Ich meine, heute sind wir in einem Zeitalter, wo man schon muss Leute an den Stuhl anfesseln und Körperteile absägen, wo man so versucht, Spannung zu erzeugen. Funktioniert ein Wolfman einfach nicht. Wolfman ist einfach so ein bisschen nostalgiemässig, aber eigentlich... Von dem her sind wir auch schon auf dem Positiven. Das ganze Setting, der Nebel, das Produktionsdesign von Rick Heinrichs, wo übrigens Burton-Film, zum Beispiel Sleepy Hollow, designt hat. Hat mich auch sehr daran erinnert, an Sleepy Hollow. Das auf jeden Fall. Also die ganzen Bäume, die anscheinend auch lebendig sind, mit ihren verschiedenen Ärmen und so. Dörfli. Ja, Setting ist gut gemacht. Ich würde sagen, für den können wir den 1,5 Stern vergeben. Und einfach die ein oder andere Spätszene, die sicher auch noch erwähnenswert gewesen wäre. Was mich auch noch gefreut hat, ist eigentlich, dass es Make-up-Effekt hatte. Ja, wirklich. Ich meine, bei Van Helsing war der Werwolf ein 100% CGI-Monster gewesen. Und da hat man also gesehen, da hat es noch mal einen Anzug. Genau. Was aber, wenn wir schon bei dem sind, was überhaupt nicht, überhaupt, es sind einfach so viele kleine Details, die bei diesem Film gestimmt hat. In diesem Film kommen ein Hirsch und ein Bär vor. In kleinen Szenen am Rand. Mhm. Und die sind computergeneriert. Wieso? Es sieht nicht aus wie ein Bär, es sieht nicht aus wie ein Hirsch. Was ist das Problem, einen Bär zu dressieren, an Set zu nehmen? Und der Bär hat nichts gemacht in dieser Szene. Der ja, ist nur dort gestanden. Und auch der Hirsch. Ja, der hat auch nicht viel gemacht. Und ja. Die haben ausgesehen wie I Am Legend-Viecher. Dort habe ich es übrigens auch nicht verstanden. Wieso die Filmemacher auf so Tricks zurückgreifen? Es sieht einfach, haben die das Gefühl, das sehe ich jetzt mittlerweile fotorealistisch aus? Nein! Ich kann selbst irgendwie Druck überkommen. Raus, wenn einfach ein Hirsch... Wieso nicht ein Hirsch? Ist das so kompliziert? Ja, sie haben den Hirsch eben angebunden. Vielleicht hat das irgendwelche mit dem WWF-Problem bekommen. Ich weiss es ja auch nicht. Aber das hat mich auch gestört, eigentlich. Also das hat mich wahnsinnig gestört. Zudem so Traumsequenzen, viele, die so gekünstelt daherkommen sind. Und einfach das und Dialog. Ja, die sind zum Davonsäckeln gewesen. Und, wer hat das Drehbuch geschrieben? Wie heißt der? Andrew Kevin Walker. Der nette Herr hat, ja... Einer der besten Thriller von den 90er Jahren. Ich kann sagen, wo je geschrieben worden sind. Er hat das Drehbuch zu Seven geschrieben. Ja. Seven, das ist der Film mit dem Brad Pitt und Morgan Freeman, wo es um die 7 Todsünden geht. Ja. Ein Meisterwerk und düsterer Film mit einem absolut brillanten Schluss. Wie hätte er so etwas können verbrechen? Vielleicht hätte ja der David Fincher alles abgeändert am Drehbuch. Nein, aber auf jeden Fall das Drehbuch grausam. Auch die schauspielerische Leistung könnt ihr mal. Benicio Del Toro ist, wie soll man das sagen? Wasted. Also, ja, dann braucht es nicht. Das hat irgendwie, das hättest du können machen. Also V kann ich auch noch rufen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie gut ich bin. Wenn wir einen Wolfman drehen, wenn wir ein Remake oder das Prequel oder sowieso, oh, komm nicht da, der ist in 3D. Auch die weibliche Hauptdarstellerin ist ganz schlecht gewesen. Emily Blunt, oder wie hat sie geheissen? Die war ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Am Schluss hat es mir abgelöst. Und Anthony Hopkins war routinier. Ist verschenkt. Der Hugo Weaving, habe ich langsam das Gefühl, dem ist irgendetwas passiert bei der Dreharbeit auf der Matrix. Der kommt irgendwie nicht mehr weg von dem Image. Das ist eigentlich der Durig, obwohl er ein guter Schauspieler wäre. Aber ist er ein guter Schauspieler? Er ist ein guter Schauspieler. Aber wieso? Er hat genau die gleiche Stimmlage, Sprachrhythmus, wie beim Agent Smith. Ja, du, die Rolle verlangt anscheinend nicht mehr. Und, er ist Polizist von Scotland Yard übrigens, ein Inspektor. Also, das ist schon immer. Agent, Inspektor. Ja. Er spielt einfach den 0815 Heini, der dann Jagd macht auf den Wolfman. Und wegen ihm, Achtung Spoiler, müssen wir wahrscheinlich Angst haben, einen zweiten Teil. Genau. Willst du den zweiten Teil sehen? Und wenn ja, was willst du anders sehen? Und ich kann es weitergehen. Ich kann es ganz einfach machen, ich will keinen zweiten Teil sehen. Wolfman ist sollte man begraben lassen. Figuren wie der Vampir hat man anhand von Filmen wie zum Beispiel Blade oder... jetzt Twilight? Nein, Twilight nicht. okay, vielleicht Twilight auch noch. Hat man gezeigt, wie man da das Monster kann auch anders zeigen kann. Und ich meine, der Wolfman, das ist einfach ein haariges Viech, den kannst du nicht einfach anders machen. Der Wolfman braucht sie in unserer heutigen Zeit nicht. Vampir ist immer noch etwas faszinierend, die ganze Romantik mit diesen Zähnen und sowieso. Das geht noch, das kannst du in unserer Zeit noch brauchen. Ein Wolfman funktioniert einfach nicht mehr. Es tut mir leid. Also der Wolfman an sich findest du funktioniert nicht. Du hast nicht das Gefühl, da hätte jetzt jemand können, das Thema nehmen und einen guten Film daraus machen? Nein, ich glaube jetzt weniger. Nein, effektiv nicht. Du meinst das schon. Ist interessant. Du meinst es schon. Es gibt da jemanden. Irgendwo da außen. Also ich finde die Thematik von Werwolf eigentlich interessant. Es ist so die Jekyll Hyde. Auch psychologisch könnte man da interessante Sachen erzählen, ja, die überhaupt nicht zur Geltung kommen. Und ja, darum eigentlich schlussendlich ist es einfach nur das haarige Viech irgendwie. Nein, meiner Meinung nach funktioniert nicht mehr. Man soll Mr. Jack, Mr. Hyde kann man auch mit Schizophrenie behandeln, braucht er den Wolfman nicht mehr. Ich sage, Wolfman begraben. Gut, eine Fortsetzung will ich auch nicht sehen von dem Film. Joe Johnson hat Regie geführt, haben wir noch nicht gesagt. Genau, der, wo Jurassic Park 3 verbrochen hat. Und er hat da wieder... Das nächste Mal sind sie angesetzt. Ja. In dem Fall schauen wir voraus auf die nächste Episode, Episode 4. In zwei Wochen werden wir reden über Invictus. Neueste Eastwood-Film mit dem Morgan Freeman und dem Nelson Mandela. He? Genau. Dann wird der Chris Millennium-Trilogie mal anschauen, die ersten beiden Teile. Genau, das werden wir dann genau reden. Der zweite Teil, der englische Titel ist The Girl Who Played With Fire. Das ist einfach der zweite Teil von der Millennium-Trilogie, der sicherlich am gleichen Startdatum alles jetzt, The Ghostwriter, das neueste Werk vom Polanski. Berühmtesten Schweizer Häftling. Wir müssen so viel Zeit schauen wieder. Lovely Bones, hast du Interesse daran? Ich habe ihn ja gesehen. Du hast schon darüber geschwätzt. Mir würde es interessieren, wie du den fändest. Ich kenne ihn. Das heisst, ich muss ab dem Dursch, muss ich viermal ins Kino. Yeah. Genau. Und die Woche drauf haben wir dann An Education. Yeah. Nein. Und The Book of Eli. Do. Ich kann nur The Book of Eli schauen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde noch eine Education wahrscheinlich sehen. Genau. Damit kannst du mitreden. Aber nein. Nein, zu Nein sage ich einfach Nein. Oder? Das ist jetzt sehr schön. Das ist ein gutes Schlusswort, oder? Das ist ein gutes Schlusswort, ja. In dem Fall. Hast du noch etwas auf dem Herzen? Kinder nehmen keine Drogen. Und ja. Erwachsenen auch nicht. Und zum Wohl. Und... Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gönnt unterdessen fleissig auf www.outnow.ch und bleibt im Vollmond zuhause. Und gönnt nicht go Wolfman schauen, sondern gönnt vier Wochen ab in die Air schauen. Oder klar, wir verstehen sich nicht los. Einfach rundum, ausser Wolfman. Ausser natürlich sind masochistische Veranlagung, das wäre vielleicht noch etwas. Ich meine, für so Leute, die So Leute, die gerne Mary und Max schauen, für die wäre vielleicht... Die können Mary und Max schauen, statt der Wolfman. Muss ich das jetzt auch machen? Ja. Gut, ich schaue Mary und Max nochmal, ich verspreche es. Du versprichst gut. Und ich gebe ihm mal eine Chance. Ist dann laden wir das Ganze in einem Battle Royale ausfeiten. Ich freue mich drauf. Dann wünsche ich gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuhören. Und tschüss.